tanze ich mit diesem Rot aus wie ein Clown? Nein, Barbie, nein. Du siehst aus wie eine Prostituierte, deren Kundenkreis nur aus Clowns besteht.